Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Viele von euch oder viele von uns heutzutage suchen heute Motivation. Sie suchen Motivation, um sich zum Gebet zu bringen. Sie suchen Motivation in ihrem Leben überhaupt sich fortzubewegen. Und sie hören sich dazu viele Videos und Audios an. Und leider finden sie oder suchen sie nicht im Koran und der Sunna. Sie hören sich Vorträge von Nicht-Muslimen an, damit sie wieder motiviert werden, etwas zu tun, motiviert werden, in ihr Leben zurückzukommen. Subhanallah. Dabei ist doch der Koran und die Sunna die beste Motivation, die man bekommen kann als Muslim. Es gibt keine bessere Motivation als das Paradies. Es gibt keinen besseren Antrieb, um sich wieder aufzurappeln, als die Bestrafung im Feuer. Subhanal Malik. Diese Sache von Koran und Sunna, sie bringen so viel Motivation an so vielen Geschichten, so viele Ereignisse, so viele Möglichkeiten, wenn man sie doch nur lesen würde. Wenn du zurückkehrst zu Koran und Sunna, dann wirst du dich wundern, was alles da drin sind, was du da alles drin findest. Du hast ganz viele Sachen von Koran und Sunna. Und inshallah ta'ala werde ich auch in Zukunft euch viele Sachen, Motivation aus Koran und Sunna euch bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglichen. Aber denk mal darüber nach. Subhanallah, der Koran, er bringt dir so oft die Botschaft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, als Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Anbetung falscher Götter unterlassen und reuig zu mir zurückkehren, für sie gibt es die frohe Botschaft. So verkündet die frohe Botschaft jener, die, wenn sie das Wort hören, sie dem daraufhin Taten folgen oder sie darauf folgen. Das heißt, wenn sie den Koran lesen oder hören, dann folgen sie dieser Sache. Und diese Leute gibt es Bushra. Und Al-Bushra ist im Koran meistens das Paradies. Subhanallah. Das ist das Paradies. Das heißt, für dich, meine lieben Schwester, mein lieber Bruder, für dich gibt es diese frohe Botschaft hier, dass du ins Paradies kommst, wenn du die Anbetung falscher Götter unterlässt. Und das ist La Ilaha. Und dann zu Allah zurückkehrst. Illallah. Subhanallah. Und dann das Wort hörst, und dem folgst, und das ist Muhammad al-Rasulullah, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das Wort überbracht von Jibril, von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir ihm folgen, dann folgen wir Allah, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag o Muhammad zu deinen Leuten, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Das heißt, wenn wir Allah lieben, dann sollen wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und wenn wir das tun, dann gibt es für uns die frohe Botschaft, subhanal Malik. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du brauchst als Motivation den Koran und die Sunna. Lese darin. Schau darin, was du findest. Und du wirst sehen, du findest ein Meer, ein Fluss, ein Ozean voller Motivation, voller Anregung, voller Energie, die dich nach oben bringen. Subhanal Malik. Und inshallah ta'ala wird es in Zukunft, werde ich euch daraus ein paar Sachen geben, die euch motivieren werden. Barakallahu fikum. Deswegen abonniert inshallah ta'ala diesen Kanal und verteilt ihn überall. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.